Ledermantelmann. Wildledermantelmann. Elbsegler, Kappe und Haknapp am Kragen. Kein Gramm zu viel und Durchblicker Brille. Frankfurter Rundschau und Aktenkoffer. Lächelt sozial, liberal und grüßt dich. Hallo, sagt der Genosse, wie läuft's denn? Junge, wir sind in die Jahre gekommen. Floss auf viel Wasser den Fluss runter zu. Und die Verhältnisse sind auch nicht so, da sagst du. So oder so oder so oder so, mein Junge. Und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam driftet nach rechts? Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Sitzt auf der Bank am Fluss, muss mal quatschen, sagt er und zählt die Fische am Ufer. Ist am Berufsverbot knapp noch eben, sagt er mit Glück vorbeigekommen. Vorsichtig muss er weiter taktieren, kann nicht mal Unterschrift für Kollegen. Kann nur so, sagt er und zeigt mit der Hand, ein Aal, wie er schlängelt im Fluss über Sand. Na, sagst du, so oder so oder so oder so, mein Junge. Und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam driftet nach rechts? Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Redet von der Geduld und vom Fortschritt, vom langen Marsch der schleimigen Schnecken. Redet nicht von dem rasselnden Käfer in seinen Bauch, wenn Kollegen sagen, wahrlich, bist du nicht einer von denen? Hast du nicht damals dabei gestanden, weil dich die Sprache noch immer verrät? Glaub nicht, sagt er, dass der Hahn dreimal kräht. Da sagst du, so oder so oder so oder so, mein Junge. Und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam driftet nach rechts? Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Spiegelverkehrt und ohne zu stottern liest er das Chile-Plakat beim Rasieren. Sagt er, erzählt seine kurzen Geschichten, Gruppendynamik und Selbsterwahrung, Zweierbeziehung noch aufarbeiten. Das ganze Sozio-Psycho-Gelaber glaubt er eigentlich selbst nicht mehr dran. Sagt er und sieht dich sozialliberal an. Na, sagst du, so oder so oder so oder so, mein Junge. Und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam driftet nach rechts? Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Lässt überm Fluss flache Steine hüpfen, jeder wirft seine eigenen Steine. Ewig im Flusse fließen die Fluten, labert er diesen Anpasser-Unsinn. Und ihr seid doch eine Strecke zusammengelaufen, auch unter Polizeiknüppel damals. Also los, schmeißen Wackerstein auf seinen rechten Fuß, dass er mal wenigstens Luft schnappen muss. Und sag ihm, so oder so oder so oder so, mein Junge. Und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam driftet nach rechts? Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Und gehört doch zu uns auch mit seinem Gelaber, und gehört doch zu uns auch mit seinen Ängsten, und gehört doch zu uns auch mit seinen Geschichten. Gott gehört doch zu uns auch mit seiner Erfahrung. Der Wildledermantelmann, der Wildledermantelmann, Wildledermantelmann, der Wildledermantelmann, Wildledermantelmann.